Aufgabe 5.2 D1. Frau Schmidt stellt Herrn Grimm einige Fragen zu ihrer Bezahlung. Unterstreichen Sie die richtigen Aussagen. Herr Grimm, darf ich Sie etwas zur Bezahlung fragen? Ich bekomme ja monatlich mein Trainee-Gehalt. Ja, richtig. Wie bei allen anderen Angestellten auch, überweisen wir Ihr Gehalt dann immer so um den 25. des Monats auf Ihr Konto. Und ist das dann brutto oder netto? In Ihrem Vertrag steht natürlich Ihr Bruttogehalt. Die Buchhaltung überweist dann aber das Nettogehalt. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Steuern etc. sind dann schon abgezogen. Dazu bekommen Sie noch einen Zuschuss zu den Fahrtkosten. Und wie viel ist das? Das sind 50 Euro im Monat. Unsere anderen Angestellten bekommen auch noch ein 13. Monatsgehalt am Ende des Jahres. Leider trifft das bei Ihnen als Trainee nicht zu. Ach, das ist ja schade. Aber dafür übernimmt die Firma für Sie das Essen. Hier sind Ihre Essensmarken für die Kantine. Melden Sie sich bei Frau Kissling, wenn Sie weitere Marken brauchen. Oh, danke.